ich auch wähle. Egal wo ich wohne, es geht nicht ohne Probleme. Ich merk es immer wieder, ich bin zu nett für das Ghetto und zu Ghetto für die Spießer. Egal wo ich lebe, irgendeine Scheiße kommt mir immer in die Quere. Es ist egal was ich mach, ich bin zu gerade für die Straße und zu Straße für die Nachbarschaft. Da wo ich herkomm, reicht die Scheiße übers Kinn. Dieses Viertel steht bestimmt in keinem Reiseführer drin. Hinter diesen Blocks hat sich die Sonne versteckt. Die meisten kommen hier nicht weg, herzlich willkommen im Dreck. Da wo ich jetzt wohne, sieht es aus wie geleckt. Ein schönes großes Haus, innen und außen perfekt. Jeder grüßt jeden, doch bei mir schauen sie weg, weil ihnen meine Art und mein Aussehen nicht schmeckt. Damals hatte ich nichts, ich war absolut niemand. 10 Jahre Schule für 1 Euro Job am Fließband. Heute bin ich wer, jeder weiß wie ich heiße. Doch es ist immer noch die gleiche Scheiße. Welchen Weg ich auch wähle, egal wo ich wohne, es geht nicht ohne Probleme. Ich merke es immer wieder, ich bin zu nett für das Ghetto und zu Ghetto für die Spießer. Egal wo ich lebe, irgendeine Scheiße kommt mir immer in die Quere. Es ist egal was ich mach, ich bin zu gerade für die Straße und zu Straße für die Nachbarschaft. Da wo ich herkomm, stinkt das Treppenhaus nach Pisse. Die Wände sind beschmiert und die Decken haben Risse. Der Krankenwagen kam schon wieder zu spät. Hier gibt's ein Happy End nur in der Videothek. Da wo ich jetzt wohne, ist es nicht mehr so laut. Doch sie denken, den Mercedes hat er sicher geklaut. Sie haben keinen Platz für einen Kanacken mit einer Lederjacke. Sie warten nur darauf, dass ich irgendeinen Fehler mache. Damals hatte ich nichts, ich war absolut keiner. All meine Klamotten waren vom Polenmarkt, leider. Heute bin ich wer, jeder weiß wie ich heiße. Doch es ist immer noch die gleiche Scheiße. Welchen Weg ich auch wähle, egal wo ich wohne, es geht nicht ohne Probleme. Ich merke es immer wieder, ich bin zu nett für das Ghetto und zu Ghetto für die Spießer. Egal wo ich lebe, irgendeine Scheiße kommt mir immer in die Quere. Es ist egal was ich mach, ich bin zu gerade für die Straße und zu Straße für die Nachbarschaft. Da wo ich herkomm, ist dir Liebe egal. Hier dreht man krumme Dinger, um die nächste Miete zu zahlen. Wenn du mal herkommst und du kennst dich nicht aus, gehst du auf jeden Fall ohne dein neues Handy nach Haus. Da wo ich jetzt wohne, wird die Straße gefegt, der Rasen gemäht und der Wagen gepflegt. Früher gab es Ärger nur mit Schlagstock und Skimasken. Heute habe ich anonyme Nazi-Post im Briefkasten. Damals hatte ich nichts, ich war einfach ein Loser. So einer mit einer eigenen Kartei bei der Schufa. Heute bin ich wer, jeder weiß wie ich heiße. Doch es ist immer noch die gleiche Scheiße. Welchen Weg ich auch wähle, egal wo ich wohne, es geht nicht ohne Probleme. Ich merke es immer wieder, ich bin zu nett für das Ghetto und zu Ghetto für die Spießer. Egal wo ich lebe, irgendeine Scheiße kommt mir immer in die Quere. Es ist egal was ich mach, ich bin zu gerade für die Straße und zu Straße für die Nachbarschaft. Welchen Weg ich auch wähle, egal wo ich wohne, es geht nicht ohne Probleme. Ich merke es immer wieder, ich bin zu nett für das Ghetto und zu Ghetto für die Spießer. Egal wo ich lebe, irgendeine Scheiße kommt mir immer in die Quere. Es ist egal was ich mach, ich bin zu gerade für die Straße und zu Straße für die Nachbarschaft.